Protokoll 15. Heute ist es wichtiger, das Volk zu entwaffnen, als es in den Krieg zu führen. Es ist wichtiger, die erhitzten Leidenschaften zu unserem Vorteil auszunutzen, als sie zu beruhigen. Wichtiger, sich der Gedanken anderer zu bemächtigen und sich ihrer zu bedienen, als sie zu beseitigen.